Hirsch, Samuel und Ethel Amster. Wien 23, Breitenfurter Straße 359. Früher Breitenfurter Straße 67. Wohnung von der Familie Amster. Hirsch, Samuel Amster, wurde am 15.06.1868 in Dobromil in Polen geboren. Er wohnte zuerst auf Breitenfurter Straße 71, später auf Breitenfurter Straße 67, heute 359. Er heiratete im Jahr 1895 in Mödling Ethel Appermann, geboren am 29.03.1867. Die Familie hatte 10 Kinder. Amalie, geboren am 28.08.1891, Sigmund, geboren 1892, Tini, geboren 1896, Leopoldine, geboren 1897, Anna, verheiratete Ledwini, geboren 1899, Bertha, verheiratete Tetür, geboren 1904, Siegfried, geboren 1900, Melanie, verheiratete Valentin, geboren 1907, Emil, geboren 1908 und Stella, geboren 1910. Der Kaufmann Samuel Amster betrieb ein Möbelgeschäft und Geldverleih. Er war seinerzeit in Atzgersdorf und Liesing als Wohltäter bekannt, da er mit seinen moderaten Zahlungsmodalitäten auf die wirtschaftliche Lage seiner Kunden Rücksicht nahm. Die Menschen konnten in Raten bezahlen, arbeitslos gewordenen Schuldern stundete er die Rückzahlung, bis diese wieder einen Arbeitsplatz gefunden hatten. Dafür brachte ihm seine Mitbürger große Wertschätzung entgegen. Von den Nazis wurde er als Zinsjude bezeichnet. Samuel wurde von der SA angeblich in die Liesing geschmissen. Die Familie Amster wurde in eine Sammelwohnung in Wien 2, Novaragasse 13, Tür 14 verbracht, wo sie mit anderen Familien ihr Dasein fristeten. Ein Sohn flüchtete nach England, die Tochter Bertha nach Israel. Über den Verbleib der anderen Kinder ist nichts bekannt. Am 6. Februar 1942 wurden sie in das Ghetto von Riga deportiert, wo sie auch ermordet wurden. Der Todeszeitpunkt und der genaue Ort sind unbekannt. Nach der Familie Amster wurde die Amstergasse in Atzgersdorf benannt.